Was meinen Sie, Doktor? Kommt er durch? Schwer zu sagen, Detektor. Wir haben ihn stabilisiert und sein Zustand bleibt vorerst kritisch. Ich hoffe, das ist lieber, Doktor. Ja, Sie bekommen die Aufnahme. Ich kümmere mich darum. Die Angehörigen sind beschlagen. Wir haben bisher nur seinen Bruder erreicht. Melde mich, René. 39 von Achim Fell, Martin Ganteföhr und Tim Staffel. Regie: Martin Zülker und Achim Fell. Teil 1. Licht. 300.000 Kilometer pro Sekunde. 13 Zehntel vom Mond zur Erde. Ich schaue auf die Welt und sehe Vergangenheit. Wellen unterspülen den Grund. Jeder Lidschlag eine Erinnerung. Ich zähle mein Leben. Ihr seid so nah und doch so weit entfernt. Zehntelsekunden. Mr. Henning. Ewigkeiten. Können Sie mich hören? Oh, wo bin ich? Sie sind im National Hospital. Ich bin Dr. Kane, Neurochirurgie. Wir mussten Sie für einige Tage in ein künstliches Koma versetzen. Wie fühlen Sie sich? Ich weiß nicht. Ja, Sie haben eine schwere Kopfverletzung. Das Projektil konnten wir leider nicht entfernen. Projektil? Ach, eine Pistolenkugel. Deswegen ist Detective Fiennes hier. Er möchte mit Ihnen sprechen. Guten Tag. Schaffen Sie das? Ich habe Durst. Ja. Ich habe Durst. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Versuchen Sie, einen Schluck zu trinken. Hier. Langsam. So. Gut. Sie haben großes Glück, dass Sie noch am Leben sind, Mr. Henney. Aber außer Gefahr sind Sie nicht. Sie müssen von jetzt an auf sich aufpassen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Bitte nur 5 Minuten, Detective. Detective Fiennes, Metropolitan Police. Mr. Henney, ich möchte mit Ihnen über den 1. Juli reden. Welcher Tag ist heute? Sonntag, der 3. Juli. Erinnern Sie sich an den vergangenen Freitag? Nein. Wir haben Sie in Ihrer Wohnung gefunden, mit einer Kugel im Kopf. Neben Ihnen lag eine junge Frau, Dora Joyce, tot. Steckschuss ins Herz. Dora. Ja. Können Sie mir sagen, was passiert ist, Mr. Henney? Meine Frau. Ihre Frau? Dora. Sie muss an einem Abend bei mir gewesen sein. Weil Annie... Anne Maria Henney. Ihre Frau. Wo ist Annie? Sie war nicht da am Freitag? Nein. Sie ist in Schottland. Und Sie haben sich mit Miss Joyce verabredet? Andrew. Mein Sohn, ich muss zu ihm. Wusste Ihre Frau, dass Sie sich mit Miss Joyce treffen? Was ist das für ein Geräusch? Tut mir leid, ich höre nichts. Es wird lauter. Eine Freundin von Annie. Aber sie ist bei Ihnen geblieben, obwohl Ihre Frau nicht da war. Dorrit! Dorrit, was willst du? Lass mich rein! Was gibt's denn? Ist ja gut, mein Gott. Schnell, Licht aus. Was? Mach das Licht aus. Schön. Und jetzt erklär mir bitte, was hier los ist. Sie sind hinter mir her. Wer ist hinter dir her? Was weiß ich wer? Der verdammte Geheimdienst wahrscheinlich. Was? Wie kommst du darauf? Ich habe eine scheiß Angst. Ich werde verfolgt, Richard. Was ist passiert, Dorrit? Was habt ihr gemacht? Habt ihr Annie in irgendwas reingezogen? Reingezogen? Wir planen die Operation seit Monaten. Natürlich ist Annie dabei. Die Operation? Ich dachte, ihr wolltet gegen den G8-Gipfel protestieren. Was wollt ihr jetzt? Bomben werfen? Hat Annie dir gegenüber je von einem Maulwurf gesprochen? Wir sprechen nicht, Dorrit. Seit sie bei dir wohnt, sehe ich Annie höchstens an der Haustür, wenn sie Andrew bringt oder Unterhalt will. Da läuft eine Riesenschweinerei, Richard. Ich muss die anderen warnen. Ich muss zum Camp nach Schottland. Ich kann Steve nicht erreichen. Kannst du... Würdest du mitkommen? Was? Ich? Wieso fragst du nicht Jason? Der regelt doch sonst immer alles für euch. Richard, ich hab Angst. Scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Gut, okay. Dorrit, hör zu, ich... Beruhig dich erstmal. Ich mach dir einen Tee, ja? Und dann erzählst du mir alles. Und als sie zurückkamen, war sie tot. Sie haben nichts gesehen oder gehört? Es war dunkel. Das Licht war aus. Nur dieses Geräusch. Was für ein Geräusch? Wir waren oft am Meer. Dorrit Joyce und Sie waren am Meer. Wieso Dorrit? Annie. Mr. Henney, es gibt keinen Hinweis, dass außer Ihnen und Miss Joyce noch jemand in der Wohnung war. Keine Aufbruchsspuren an der Tür, nichts. Verstehen Sie das? Nein. Ist das schlecht? Sagen wir, es macht Schwierigkeiten. Verdächtigen Sie mich? Wir haben keine Waffe gefunden und die Kugel in Ihrem Kopf hat das gleiche Kaliber wie die im Herz von Dorrit Joyce. Das ist gut für Sie. Gut für mich. Besitzen Sie eine Waffe? Mr. Henney braucht noch viel Ruf. Wenn Ihnen noch was einfällt. Gehen Sie jetzt. Bitte. Okay. Ich melde mich wieder, Mr. Henney. Erholen Sie sich. Thank you. dieses ganze Zeugs hier. Das wollte, dass seine Mama fertig. Können wir Mama einladen? Aber ich hab's ihm erklärt. Nein, nein, Joe, ich glaub nicht. Ich zieh aus. Doch, die hat er nicht. Zahlen. Gehabt. Das Versprechen der Kalkulierbarkeit. Hausnummern, Haltepunkte, Kalibergrößen, Nachkommastellen. Du summierst Fehler zu Irrtümern. Ihr seid zwei. Und ihr seid alles. Wie soll ich da rechnen? Ich hätte sie gern noch hier behalten. Es geht mir gut. Sie unterschätzen das Risiko, Mr. Henney. Auch wenn Sie die Kugel nicht spüren, sie ist da. Eine einzige heftige Bewegung, ein Sprung oder ein Sturz? Ich werde auf mich aufpassen, Doktor. Okay. Aber Sie gehen auf eigenen Wunsch. Und gegen meinen ärztlichen Rat. Unterschreiben Sie hier bitte. Ganz unten links. Mr. Henning. Ich brauche Ihre Unterschrift. Okay. Behalten Sie die Medikation bei. Und lassen Sie es mich sofort wissen, wenn es Veränderungen gibt. Ja. Entschuldigen Sie. Wo soll's hingehen? 39 Portland Place. 39 Portland Place. Sind Sie irgendwo gegengelaufen? Nein. Ich bin mal von der Leiter gefallen. Glühbirne. Das sah ich genauso aus. Bei Ihnen war es keine Leiter, oder? Eine Kugel, Kaliber 38. Was? Aber Sie... Ich meine... Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wow. Ist ja irre. Da gab's doch diesen Fußballspieler, diesen Fußballer aus Paraguay. Kopfschuss in der Kneipe. Hat überlebt. Spielt jetzt wieder. Mit der Kugel im Kopf. Wie hieß der doch gleich? Hören Sie, ich bin ziemlich müde. Okay, okay, klar. Ich komm gleich drauf. Da vorne am Park, können Sie mich rauslassen. Ist aber noch ein Stück. Ich laufe noch ein paar Meter. Gut, wie Sie meinen. Na, Sie sehen verdammt blass aus, Mister. Frische Luft wird Ihnen gut tun. Hier. Behalten Sie den Rest. Oh, danke, danke. Das Leben rauscht. In Bäumen, auf Straßen, hinein in endlose Tunnel. Ich durchquere Labyrinthe. Im Moment ist es anstrengend. Aber wenn sich das Projektil verschiebt, dann kann ich für nichts garantieren. Kugel ist also noch in seinem Kopf. Ja, im Schläfenbein. Wir konnten sie nicht entfernen, das Risiko war zu groß. Wir müssen jetzt einfach abwarten. Darf ich? Sicher. Ich wollte sowieso gerade... Hör mir langsam, Richard. Bleiben Sie sitzen. Wer sind Sie? Kennen wir uns? Allerdings. Murray. Vom MI6, Ihr Schutzengel aus Johannesburg. Murray. Was machen Sie denn hier? Was ich immer tue, aufpassen. Auch auf Sie. In Südafrika haben wir gut zusammengearbeitet. Jetzt brauchen Sie Hilfe und ich bin da. Ich brauche keine Hilfe. Wirklich nicht, Richard? Sie sind da ja in eine hässliche Geschichte geraten, finde ich. Dora Joyce ist tot und sie hätte es beinahe auch erwischt. Tja, Kontakte zu Terroristen können lebensgefährlich werden. Terroristen? Ja, keine Sorge, ich kann sie da raushalten. Aber dafür brauche ich etwas von Ihnen. Dorit Joyce Mobiltelefon. Wieso sollte ich das haben? Dorit Joyce lag in ihrer Wohnung. Das Handy wurde nicht gefunden. Oh. Wo ist es, Richard? Ich war im Krankenhaus. Warum ist das Ding überhaupt so wichtig? Es ist von Bedeutung für die nationale Sicherheit. Nationale Sicherheit? Dorits Handy? Das ist doch verrückt. In 3 Tagen beginnt der G8-Gipfel. Ich bin sicher, Miss Joyce hat ihn erwähnt. Murray, ich habe keine Ahnung, wo das Handy ist. Nicht? Vielleicht fällt es Ihnen noch ein. Gehen Sie nach Hause, Richard. Denken Sie nach. Aber lassen Sie sich nicht zu viel Zeit. Sonst? Sonst kann ich Sie nicht schützen. Ich will ja, dass es Ihnen gut geht. Ihnen und Ihrer Familie. Was soll das heißen? Oh, ist schon spät, ich muss los. Sie kommen zurecht, ja. Ich melde mich wieder, bis bald, Richard. Mit oder ohne euch. Und doch, ihr rettet die Welt. Pläne. Die Zukunft als Hirngespinst. Du betrachtest, was du für dein Leben hältst. Das Programm von heute. Die Termine von morgen. Die Verabredungen am Wochenende. Staub verschmiert die Fenster. Ihr seid Silhouetten, die kleiner werden hinter der Scheibe. Ich komme nach Hause, aber ich bin nicht da. Der Schlüssel passt. Die Dinge haben mir den Rücken zugedreht, verharren auf ihrem gewohnten Platz. Ich atme und verbrauche die letzte Luft. Grüße aus Octorada, Schottland. Hallo Papa, hier ist es schön. Hier sind ganz viele Leute und ich habe schon 2 Freunde. Andrew. Uns geht's gut. Denk bitte an den Unterhalt für Juli. Das ist alles so falsch. Kaliber 38, keine Spuren. Dorit ist tot. Die Tür ist intakt geblieben. Es war niemand hier. Lass mich diesen Abend verstehen. Prägen Gewalt und Kriminalität den Alltag der südafrikanischen Gesellschaft. Flackernde Wände. Die Möbel stehen davor. Starre Silhouetten. Spannung erwarten Fußballfans die 100. 54. Auflage des Derby-Klassikers Arsenal London gegen Tottenham Hotspurs am kommenden Donnerstag. Das legendäre North London Derby steht nach dem dramatischen Spiel vom November letzten Jahres und einem der Fleck auf dem Teppich. Arsenal benötigt nur noch einen Punkt. Ist das nur ein Schatten? Die Meisterschaft endgültig für sich zu entscheiden. Martin Juhl, der niederländische Premierminister Tony Blair, wird morgen den 31. G8-Gipfel in Glenlivet eröffnen. Wichtigste Themen des Treffens sind die Erweiterung des Kyoto-Protokolls und ein radikaler Schuldenschnitt für die Staaten Afrikas. Ihr seid nicht da, Annie. Ihr seid im falschen Ort. Ein Spiel vor leeren Rängen. Und das Wetter. Heiter bis wolkig, im Norden vereinzelte Schauer. Natürlich habe ich Angst. Diese Männer schrecken vor nichts zurück. Und glauben Sie mir, sie handeln schnell. Verdammt schnell. Wieso verständigen Sie nicht die Polizei? Die würde mir genauso wenig Glauben schenken wie Sie. Besitzen Sie eine Karte von Schottland? Eine Karte von Schottland? Wozu? Ich muss dorthin, um das Schlimmste zu verhindern. Sie sprachen von den 39 Stufen. Sind die in Schottland? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Finden Sie es selbst heraus, Mr. Hennig. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Sie müssen fliehen, Hedley. Sonst werden Sie der Nächste sein. Finden Sie die 39 Stufen. Oh, oh, oh. Was ist das? Das ist nicht im Film. Ich habe Angst. Diese Männer schrecken vor nichts zurück. Ich muss nach Schottland, um das Schlimmste zu verhindern. Das kommt von da drüben. Von draußen. Vor dem Fenster. Dorrit, das gibt's doch nicht. Hallo? Was zum Teufel? Mailbox. Ja. Hier ist die Mailbox von Dorrit Joyce. Sie haben 6 Nachrichten auf Ihrer Mailbox. Nachricht 1, Donnerstag, 23. Juni, 19.36 Uhr. Hi Süße, ich bin's Annie. Ich wollte nur mal hören, also wir kommen hier gut voran und... Jetzt lass das, Jason. Grüße! Ah ja, Grüße von Jason. Also hör mal... Jetzt hör auf! Hör mal, ich mach jetzt Schluss. Ich melde mich wieder, ja? Ciao! Dieses Arschloch. Nachricht 2, Montag, 27. Juni, 20.11 Uhr. Hi Dorrit, hier ist Steve. Ich muss dich sprechen, hier im Camp laufen komische Sachen. Ruf mich zurück, sobald du kannst. Hab dich lieb. Nachricht 3, Dienstag, 28. Juni, 22.15 Uhr. Verdammt nochmal, Dorrit, wo steckst du? Wir haben ein blödes Telefon, es ist wichtig. Scheiße! Nachricht 4, Mittwoch, 29. Juni, 23.45 Uhr. Ich kann am Telefon nicht frei sprechen, Dorrit. Komm ins Camp. Wir müssen reden. Persönlich. Wir sind nördlich von Octorade. Aber sei vorsichtig. Nachricht 5, Donnerstag, 30. Juni, 21.18 Uhr. Hör zu, Dorrit, ich habe keine Zeit für Erklärungen. Ich bin hier in einem alten Schuppen, 4 Kilometer vom Camp entfernt. Ich sehe 2 fette schwarze Limousinen und ein Motorrad. Pass auf, ich lasse das Telefon an. Murray. Nachricht 6, Donnerstag, 30. Juni, 21 Uhr 25. Das ist Ihr Problem. Das müssen Sie organisieren. Ich hab Ihnen auch schon erklärt jetzt. Ihre Leute. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich muss Sie anrufen. Jetzt geh schon ran. Komm, komm. Hier ist die Mailbox von Annie Henney. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Dankeschön. Annie, hör mal zu. Ihr seid in Gefahr. Wir alle sind in Gefahr. Man hat auf mich geschossen. Dorrit ist tot. Und Steve ist... Ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Annie, ich nehme den nächsten Zug zu euch nach Schottland. Hörst du? Ruf mich zurück, sobald du kannst. Nachher raus. Mama, was macht der Mann da? Welcher? Ach, der. Der macht Pipi, oder? Oh ja. Ruhig bleiben. Und ihrer Familie. Komm ins Camp. Wir müssen reden. Eine Riesenschweinerei. Persönlich. Ich muss die anderen warnen. Ich muss zum Camp nach Schottland. Wir sind wirklich von Autorado. Ist hier frei? Ja, klar. Danke. Sie fahren in die falsche Richtung, mein Freund. Was? Das Spiel am Donnerstag, das ist in London. Wieso? Welches Spiel? 700 Pfund. Haben Sie gleich verdrängt, was? Sie müssen mich verwechseln. Wohn- und Verkehrsteilnehmer bitten. Wie auch immer. Es ist sehr viel Folge zu leisten. Sämtliche Großveranstaltungen in London, einschließlich des für 15 Uhr angesetzten Fußballderbys im Arsenal Stadium. Meine Frau. Arsenal Tottenham. Mein Sohn. Er wird mir hingehen. Und Sohnemann freut sich doch bestimmt. Sie muss los. Aber erst müssen wir Mama. Ihr wolltet ja verreisen. Gleise. Ein Labyrinth aus Zirkelschlüssen. Das Leben als Draufsicht. Miniatur in Spurbreite Null. Du fährst vorwärts und der Weg führt dich immer zurück. Ich bin falsch eingestiegen, Annie. Ich sehe dich auf dem Nebengleis. Ich muss die Spur wechseln. Sind wir? Hinter Perth. Was? Oh, in Perth muss ich raus. Oh. Ist dir kalt, Richard? Wie bitte? Du sitzt hier und zitterst. Früher warst du ganz ruhig. Ich verstehe nicht. Mrs. Jenkins. Mathematik. Secondary School. Ah, Mrs. Jenkins, ja. Das ist ewig her. Ich habe gerade an dich gedacht. An mich gedacht? Wieso? Dieser Artikel hier. Dein Name steht drin. Willst du ihn nicht lesen, Richard? Schau doch mal. Erschossen, aufgefunden. Neben ihr lag der 36-jährige Richard Hannay. Schwere Kopfverletzung. Pistolenkugel. Polizei ermittelt. Vielleicht ist es auch nur ein merkwürdiger Zufall. War sie deine Frau? Entschuldigen Sie, Mrs. Jenkins. Mir ist nicht gut. Ich gehe mal auf den Gang. Ans Fenster. Ist hier noch frei? Nee, der ist besetzt. Tut mir leid. Verzeihung, ist hier. Kann ich mich da hinsetzen? Nee, wo soll ich meine Tasche denn hinstellen? Hier ist kein Platz. Sagen Sie, ist neben mir noch frei? Tut mir leid. Der ist besetzt. Guten Tag, kann ich... Ja, sehr gern. Murray. Ja. Kommen Sie, setzen Sie sich. Du musst weg, Hanny. Weg. Oh, Entschuldigung. Wo sind denn jetzt so schnell hin? Hey! Was soll das, Arschloch? Ich sitze in der Falle. Ich muss hier raus. Da, eine Brücke. Worüber reden? Ich hatte Sie um das Telefon gebeten. Erinnern Sie sich, ich weiß, dass ich es dabei habe. Sie haben sie umgebracht. Du musst springen, Annie. Das Telefon, Richard, geben Sie es mir. Was ist das für eine Operation? Was haben Sie vor? Geben Sie es mir. Jetzt. Spring. Du kannst es. Wollen Sie wirklich da runter? Annie, spring. Das ist ja ganz schön tief. Jetzt kommen Sie, machen Sie keinen Quatsch. Fassen Sie mich nicht an. Schweben. Du fällst. Endlos. Die Sicherheit fließt ab und sammelt sich im Unberechenbaren. Fragen hängen an dir wie Blei. Nur die Möglichkeit trägt dich noch nach oben. Du hoffst auf Ordnung, aber versinkst in Realität. Ich greife ins Leere, Annie. Immer und immer wieder. 39 Teil 1 von Achim Fell, Martin Ganteföhr und Tim Staffel. Die Rollen und ihre Darsteller: Richard Hannay, Roman Knischka. Annie Hannay, Alexandra Henkel. Andrew Hannay, Jakob Roden. Dorrit, Katharina Schmalenberg. Murray, Arndt Klavitter. Dr. Kane, Martin Bross. Detective Feins, Robert Dölle. In weiteren Rollen: Edda Fischer, Daniel Wiemer, Maximilian von Pufendorf, Udo Schenk, Sigrid Burkholder, Hüseyin Michael Cirpici, Bruno Winzen und viele andere. Musik: Rainer Quade und Ralf Hamann. Geräusche: Wilmond Schulze. Technische Realisation: Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Regie: Martin Zülka und Achim Fell. Dramaturgie: Isabel Platthaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.